Deutsch, warum nicht? Ein Radiosprachkurs von Herrat Mese. Serie 3. Lektion 1. Die Musik ist super. Zuerst hören Sie einen Ausschnitt aus einem Lied, das Marlene Dietrich singt. Marlene Dietrich war eine berühmte deutsche Schauspielerin und Sängerin. Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Passanten hören in Aachen einem Straßenmusikanten zu. Hören Sie, was sie zur Musik sagen. Ach, ist das schön. Fantastisch. Ja, die Musik ist super. Einer der Zuhörer fragt jemanden nach einer Zigarette. Hast du mal eine Zigarette für mich? Was willst du? Hast du mal eine Zigarette für mich? Ja, hier. Nun möchte der Zuhörer auch noch Feuer haben. Hast du auch Feuer für mich? Feuer? Nein, habe ich nicht. Warten Sie, ich habe Feuer. Danke. Lektion 2. Ex ist mein Name. In der zweiten Lektion stellen sich die Hauptpersonen des Sprachkurses vor. Frau Berger, die Hotelchefin, beginnt. Also, mein Name ist Berger, Lisa Berger. Ich bin hier die Chefin, die Hotelchefin vom Hotel Europa. Sie singt sehr gern. Ja, das stimmt. Dann stellt sich Ex vor. Sie ist eine Fantasiefigur, ein weiblicher Kobold. Jeder weiß, wie ich heiß. Ex ist mein Name. Ich bin eine Dame. Man kann mich nicht sehen, das will niemand verstehen. Aber man kann mich hören, das kann jeder beschwören. Und sie kann sehr gut stören. Die dritte Person ist Andreas Schäfer. Er ist Portier im Hotel Europa. Außerdem studiert er Journalistik. Tja, also ich bin Andreas. Andreas Schäfer. Ich arbeite auch im Hotel Europa. Ich bin hier Portier. Du studierst aber auch. Na klar, Ex, das weiß ich doch. Aber nicht alle Hörerinnen und Hörer. Aber jetzt. Ich bin Andreas Schäfer, arbeite als Portier und studiere Journalistik. Gut so. Hanna Klasen ist das Zimmermädchen im Hotel Europa. Bin ich dran? Ja. Also ich heiße Hanna, Hanna Klasen. Ich bin Zimmermädchen im Hotel Europa. Ich arbeite gern hier. Es kommen so viele Menschen ins Hotel. Und die sind immer so nett. Naja, nicht immer. Aber ich bin so ein Mensch. Nett und ein bisschen alt. Das ist Dr. Thürmann, der Stammgast des Hotels Europa. Er wohnt normalerweise in Berlin. Also ich bin Gast im Hotel Europa. Ich bin oft hier in Aachen. Normalerweise lebe ich in Berlin. Ihr Name? Wie bitte? Wie heißen Sie? Ach so, ja. Mein Name ist Thürmann. Ja, das ist Herr Dr. Thürmann. Er ist ein bisschen schwerhörig. Lektion 3. Nimmst du mich mit? Andreas hat am Wochenende frei und wird nach Brüssel fahren. Als er sich von Frau Berger verabschiedet, fragt Hanna Andreas, ob er sie mit nach Brüssel nehmen kann. Also denn, schönes Wochenende, Frau Berger. Danke gleichfalls. Und viel Spaß in Brüssel. Danke. Was? Du fährst nach Brüssel? Ja, ich habe dort einen Termin. Sag mal, fährst du mit dem Auto? Ja. Ich möchte eine Freundin in Brüssel besuchen. Nimmst du mich mit? Na klar. Morgen früh um 8 geht's los. Ich hole dich zu Hause ab. Das ist toll. Vielen Dank, Andreas. Tschüss, bis morgen. Bis morgen. Auf der Fahrt geraten die beiden in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Andreas ist zu schnell gefahren. Oh nein, auch das noch. Was denn? Polizei. Hoffentlich schaffe ich meinen Termin noch. Guten Tag, Verkehrskontrolle. Ihre Papiere bitte. Machen Sie mal das Licht an. Okay, alles in Ordnung. Was meinen Sie, Herr Schäfer, wie schnell sind Sie gefahren? Ich weiß nicht. 130. Das ist gut möglich. Sie dürfen hier aber nur 100 fahren. Haben Sie das Schild nicht gesehen? Nein, tut mir leid. Tja, das hilft Ihnen nichts. Das kostet Sie 80 Mark. Lektion 4. Haben Sie wohl einen Stadtplan? Ein Ehepaar kommt in Aachen am Hauptbahnhof an. Sie gehen zum Informationszentrum. Aachen. Aachen Hauptbahnhof. Na, endlich. Der Zug endet hier. Sie komm, jetzt brauchen wir erstmal einen Stadtplan. Willst du den kaufen? Nein. Siehst du das I nicht? Das ist das Informationszentrum. Da gibt es bestimmt einen Stadtplan. Kann ich Ihnen helfen? Ja, gern. Haben Sie wohl einen Stadtplan? Ja, sicher. Sehen Sie, hier ist der Hauptbahnhof. Hm? Da sind Sie jetzt. Und das hier ist die Innenstadt. Sagen Sie, haben Sie denn schon ein Hotel? Ja, das Hotel Europa. Ah, das liegt gleich hier. Wie praktisch. Na, wunderbar. Vielen Dank. Das Ehepaar fragt im Hotel Europa nach einem Restaurant in der Nähe des Hotels. Können Sie uns ein Restaurant in der Nähe empfehlen? Aber gern. Gleich um die Ecke ist eine Pizzeria. Oh ja, italienisch schmeckt mir immer. Nein, also wirklich nicht. Das gibt's ja überall. Möchten Sie vielleicht französisch essen? Nein, danke. Wir möchten deutsch essen. Da kann ich Ihnen den Postwagen empfehlen. Die Küche ist gut und preiswert. Danke, das probieren wir mal. Lektion 5. Ich verteile mal die Getränke. Andreas feiert seinen Geburtstag. Er gibt eine Party und hat dazu seine Freunde zu sich nach Hause eingeladen. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Andreas. Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Danke, kommt doch rein. Hier, Ein Geschenk für dich. Und noch eins. Und noch eins. Oh, danke. Das Plakat ist ganz toll. Danke, Martin. Und was ist da drin? Pack doch mal aus. Der Skorpion. Das ist ein Horoskop, Andreas. Dein Horoskop. Du bist doch Skorpion. Ja, das stimmt. Der Skorpionmensch sucht das Geheimnis. Er will hinter die Dinge sehen. Er möchte... Das musst du mal in Ruhe lesen. Und dann weiß ich alles über mich, oder? Vielleicht. Die Freunde beginnen zu essen, zu trinken, zu reden. Also, da steht das Essen. Toll, ich habe einen Riesenhunger. Und da sind Gläser und Besteck. Ich verteile mal die Getränke. Wer möchte einen Saft? Ich. Gibt's auch Wein? Aber klar doch. Möchtest du roten oder weißen? Ich nehme einen roten. Ich brauche eine Serviette. Gibt's hier keine? Wo sind die Teller? Es gibt keine Teller mehr. Doch, hier sind welche. Gibt's hier keine Musik? Doch. Oh nein! Lektion 6. Der weiß seinen Geburtstag nicht? Andreas bedankt sich bei Frau Berger für das Buch, das sie ihm zum Geburtstag geschenkt hat. Guten Morgen, Herr Schäfer. Guten Morgen, Frau Berger. Vielen Dank für das Buch. Was für ein Buch? Herr Schäfer hatte gestern Geburtstag und... Du hattest Geburtstag? Dann nachträglich alles Gute. Danke. Also, eine Geschichte aus dem Buch gefällt mir besonders gut. Welche denn? Die Geschichte von Shinazi Dickman. Sie heißt Kein Geburtstag, keine Integration. Wie bitte? Von wem? Die Geschichte von einem Türken. Er weiß seinen Geburtstag nicht. Was? Der weiß seinen Geburtstag nicht? Andreas erzählt die Geschichte des türkischen Autors. Die Geschichte hat den Titel Kein Geburtstag, keine Integration. Die Geschichte beginnt so. Ich habe keinen Geburtstag. In meinem Pass steht natürlich ein Datum. Aber das ist nicht mein wirklicher Geburtstag. Das ist nur das offizielle Geburtsdatum. Und dann? Dickman fragt zuerst seine Mutter. Sie überlegt und überlegt. Dann sagt sie, an dem Tag ist unser Bulle verschwunden. Und sie erzählt und erzählt von dem Bullen. Aber den Tag und die Jahreszeit weiß sie nicht mehr. Dickman macht weitere Versuche, seinen Geburtstag herauszufinden. Jedem fällt eine Geschichte ein, die an dem Tag passiert ist. Aber das genaue Geburtsdatum weiß niemand. Dickman fragt seine Schwester. Sie sagt, natürlich weiß ich das. An dem Tag habe ich meinen Mann das erste Mal gesehen. Und sie erzählt und erzählt, aber den Tag und die Jahreszeit weiß sie nicht mehr. Dickman fragt seinen Schwager. Dickman fragt seinen Lehrer. Dickman fragt den Dorfältesten. Alle erzählen eine Geschichte. Aber Dickman erfährt seinen Geburtstag nicht. Das ist seltsam. Nein, das ist nur anders. Lektion 7. Gib mir die Prospekte bitte mal. Ein Ehepaar blättert in Prospekten von Aachen. Darin werden die verschiedenen Vorzüge von Aachen aufgezählt. Du hast doch einen Prospekt von Aachen. Einen? Vier Stück? Gib mir die Prospekte bitte mal. Ja, einen Augenblick. Hier. Entdecken Sie Aachen. Aachen, die Stadt im Herzen von Europa, gleich neben den Niederlanden und Belgien. Das wissen wir doch. Aachen, das Kunstzentrum. Uninteressant. Aachen, die Kur- und Badestadt. Brauchen wir nicht. Aachen, die Kongressstadt. Arbeiten kann ich zu Hause. Aachen bietet Ihnen vieles. Und was bietest du mir? Aachen, die Stadt mit Flair. Die City ist ein Einkaufsparadies. Das ist doch was für dich. Na, da bin ich aber mal gespannt. Wir geben unseren Besuchern gern weitere Auskünfte. Frau Frisch schaut sich einen zweiten Prospekt an. Wir zeigen Ihnen Aachen. entdecken Sie die Moderne und die Vergangenheit. Wir beginnen unseren Rundgang am Dom. Hier, das ist für dich. Packen Sie gute Laune ein bisschen Geld natürlich und vergessen Sie Ihre Brille nicht. Du vergisst doch immer deine Brille. Hier, ich gebe sie dir schon mal. Pack sie gleich ein und schon kann's losgehen. Ja, dann gehen wir doch mal. Lektion 8. Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Andreas, Dr. Thürmann und Frau Berger sitzen gemütlich in einem Café zusammen. Dr. Thürmann fragt nach Ex, jenem weiblichen, unsichtbaren Kobold. Ex ist bei einem Ausflug plötzlich verschwunden. Was ist denn jetzt mit Ihrer zweiten Stimme? Ja, was ist mit Ex? Ist sie wieder da? Nein, leider nicht. Ich habe nichts mehr von ihr gehört. Sie ist doch damals verschwunden. Warum denn? Keine Ahnung. Also sagen Sie mal, was ist denn das für eine Geschichte? Zweite Stimme, Ex. Ich verstehe überhaupt nichts. Ja, gut, ich erzähle Ihnen die Geschichte. Aber die ist verrückt. Ein Märchen. Nun erzählen Sie doch mal. Ich kenne die Geschichte ja auch noch nicht. Andreas erzählt noch einmal von jenem Abend, als Ex plötzlich zu ihm kam. Ich war zu Hause, habe Musik gehört und habe das Buch von den Heinzelmännchen zu Köln gelesen. Und die Heinzelmännchen haben ja nachts immer die Arbeit für die Menschen gemacht. Ja, und da habe ich ein bisschen geträumt und mir auch so eine Hilfe gewünscht. Und dann? Dann ist Ex erschienen. Wie meinen Sie das? Erschienen? Ich habe eine Stimme gehört, aber ich habe niemanden gesehen. Sie war einfach da. Sie ist also aus Ihrem Buch gekommen? Ja, und da habe ich sie Ex genannt. Ex bedeutet ja aus, im Lateinischen. Das ist also Ihre zweite Stimme. Die Geschichte ist schon merkwürdig und faszinierend. Lektion 9. Ich habe ihr ein Lied vorgesungen. Dr. Thürmann, Frau Berger und Andreas rekonstruieren den Tag, an dem sie zusammen mit Ex eine Schiffsfahrt auf dem Rhein gemacht haben. Bei diesem Ausflug ist Ex verschwunden. Wir haben zusammen eine Schiffsfahrt gemacht. Mhm. Ex war sehr fröhlich. Dann sind wir an der Lorelei vorbeigekommen. Mhm. Und Ex hat plötzlich gesagt, Lorelei, die kenne ich. Sie war sehr schön. Und ich habe ihr das Lied von der Lorelei vorgesungen. Dann hat der Schiffsführer gesagt, in dem Felsen war früher eine Höhle. Und dort haben die Heinzelmännchen gelebt. Ja, der Sage nach. Die drei überlegen, wo Ex sein könnte. Ich habe Ex sofort gefragt. Ex, hast du das gewusst? Aber sie hat nicht geantwortet. Erst war sie einfach da, jetzt ist sie einfach weg. Aber das ist doch ganz klar. Was? Sie sucht die Heinzelmännchen. Wieso? Na, das ist doch ihre Geschichte. Ex und die Heinzelmännchen. Ja, vielleicht. Und was soll ich jetzt machen? Abwarten und nachdenken. Ich mag sie so gern. Sie wissen ja, morgen fahre ich nach Berlin. Junger Mann, kommen Sie nach Berlin, mit oder ohne Ex? Lektion 10. Ich möchte ein Zimmer vorbestellen. Eine Zimmerbestellung kann ganz einfach sein. Guten Tag. Mein Name ist Scherer. Ich möchte ein Doppelzimmer bestellen. Vom 1. bis 3. Mai. Eine Zimmerbestellung kann auch komplizierter sein, wie bei der Frau, die aus Frankfurt im Hotel Europa anruft. Hotel Europa, guten Tag. Guten Tag, mein Name ist Becker. Ich rufe aus Frankfurt an. Meine Freundin war mal bei Ihnen und sie war sehr zufrieden. Das freut mich. Was kann ich für Sie tun? Also, mein Mann hat gesagt, ich soll Sie anrufen. Wir wollen auch nach Aachen kommen und da möchte ich gern ein Zimmer vorbestellen. Wir kommen mit 2 Kindern. Können die bei uns im Zimmer schlafen? Ja, sicher. Das ist kein Problem. Sei still, Bello. Du kommst natürlich mit. Ja, unser Bello soll auch mitkommen. Bello? Ist das Ihr Hund? Ja, haben Sie ihn nicht gehört? Doch, doch. Aber das ist schwierig. Wissen Sie, normalerweise dürfen Tiere nicht mitkommen. Aber unser Bello ist ganz brav. Andreas erkundigt sich, wann die Familie Becker kommt und wie lange sie bleiben möchte. Ja, wann möchten Sie denn kommen? Im Mai. Anfang Mai. Am Freitag. Mhm. Meinen Sie Freitag, den 1. Mai? Ja. Und wie lange bleiben Sie? Bis Sonntag. Mhm. Am Montag müssen wir ja wieder arbeiten. Also ein Zimmer für 4 Personen. Und Bello. Für das Wochenende vom 1. Mai. Aber ich muss noch mit meiner Chefin sprechen, wegen Bello. Geben Sie mir Ihre Telefonnummer, ich gebe Ihnen dann Bescheid. Ja, also Frankfurt 069, dann 982141. Mhm. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Lektion 11. Sie streute Erbsen. Ex besucht die Heinzelmännchen. Sie will wissen, warum die Heinzelmännchen den Menschen nicht mehr helfen. Hallo, Heinzelmännchen. Da bin ich wieder. So eine Überraschung. Wo kommst du denn her? Ich bin jetzt bei den Menschen. Du meinst bei einem Menschen? Ja. Woher weißt du das? Oh, das ist mein Geheimnis. Was macht ihr denn jetzt? Sag mal, möchtest du ein Interview? Bist du jetzt auch Journalistin? Nein, aber bitte, erzähl mir, warum helft ihr den Menschen nicht mehr? Was ist damals passiert? Ex erfährt die ganze Geschichte. Damals, das war so. Wir arbeiteten für die Menschen, auch für den Schneider. Wir nähten die Kleider für ihn, aber seine Frau, die war sehr neugierig. Wie ich? Ja, wie du. Aber sie war auch sehr böse. Sie streute Erbsen auf die Treppe. Viele, viele Erbsen. Wir stolperten. Oh, das tat sehr weh. Aber warum streute sie Erbsen? Wir arbeiteten ja nachts. Und die Frau vom Schneider wollte uns unbedingt sehen. Wir stolperten und sie hörte uns. Sie machte Licht an. Da sind wir schnell verschwunden. Für immer? Lektion 12. Einer sollte das Zauberwort sagen. Ex erfährt von dem Heinzelmännchen ein Gesetz der Kobolde. Kobolde sollen für die Menschen unsichtbar bleiben. Niemand konnte uns sehen. Niemand sollte uns sehen. Aber warum? Warum durfte euch niemand sehen? Wir wollten für die Menschen unsichtbar bleiben. Das ist ein Gesetz der Kobolde. Du willst doch auch unsichtbar bleiben, Ex, oder? Oh ja, auf jeden Fall. Ex erfährt, wie und warum sie zu Andreas gekommen ist. Bitte, sag mir, woher komme ich? Ganz einfach, Ex. Wir versteckten dich in dem Buch von den Heinzelmännchen. Mich? Naja, einen weiblichen Kobold, neugierig wie die Frau vom Schneider. Auch so böse? Das solltest du selbst entscheiden. Einer sollte das Zauberwort sagen. Bei dem Zauberwort solltest du das Buch verlassen und mit den Menschen leben. Unsichtbar wie wir. Und wie heißt das Zauberwort? Das musst du selbst finden. Andreas hat das Zauberwort gesagt. Deshalb bist du bei ihm. Ach so. Lektion 13. Wo haben Sie denn Ihr Auto geparkt? Ein aufgeregter Hotelgast hat festgestellt, dass sein Auto nicht mehr da ist, wo er es geparkt hat. Mein Auto ist weg. Ihr Auto ist weg? Sind Sie ganz sicher? Natürlich. Natürlich bin ich ganz sicher. Schließlich bin ich ja nicht blind. Überlegen Sie mal. Wo haben Sie denn geparkt? In der Bismarckstraße, gleich um die Ecke. Oh, da ist Halteverbot. Was? Das glaube ich nicht. Ich habe kein Schild gesehen. Ich kann es Ihnen zeigen. Ja, bitte. Das möchte ich sehen. Hier. Sehen Sie. Halteverbot von 15 bis 18 Uhr. Das darf ja nicht wahr sein. Andreas vermutet, dass das Auto abgeschleppt wurde. Wie lange haben Sie denn da geparkt? Nur ganz kurz. Naja, ich habe meine Frau abgeholt, geparkt und ihre Sachen ins Hotelzimmer getragen. Und dann sind Sie gleich wieder zu Ihrem Auto gegangen? Nein, nicht gleich. Wie lange waren Sie denn in Ihrem Zimmer? Sind Sie vor der Polizei oder was ist jetzt los? Nein, natürlich nicht. Aber man hat Ihr Auto vermutlich abgeschleppt. Und wie bekomme ich mein Auto jetzt wieder? Da müssen Sie dann wirklich die Polizei anrufen. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Was? Das mit dem Halteverbot. Das nenne ich Hotelservice. Lektion 14. Da fiel Ihnen Frederik ein. Frau Berger erzählt Andreas die Geschichte des italienischen Autors Leo Leoni mit dem Titel Frederik. Es geht um eine Familie von Feldmäusen, die Nahrungsvorräte für den Winter sammeln. Es war einmal eine Familie Feldmäuse. Der Sommer ging zu Ende und sie sammelten Vorräte für den Winter. Sie sammelten Körner, Nüsse und Stroh. Nur eine tat nichts, Frederik. Frederik, fragten die Feldmäuse, warum arbeitest du nicht? Ich arbeite doch, sagte Frederik. Ich sammle Sonnenstrahlen für den Winter. Ein wenig später fragten sie, Frederik, was machst du nun? Ich sammle Farben, sagte er. Und wieder ein wenig später fragten sie, Frederik, träumst du? Nein, sagte Frederik, ich sammle Wörter für den Winter. Und der Winter kam. Er war sehr lang. Die Vorräte der Mäuse gingen zu Ende. Da holte Frederik seine besonderen Vorräte und schenkte sie den anderen Mäusen. Der Winter kam und es war auf einmal sehr kalt. Da fiel ihnen Frederik ein. Frederik, was machen deine Vorräte? Fragten die Feldmäuse. Macht eure Augen zu, sagte Frederik. Jetzt schicke ich euch die Sonnenstrahlen. Die Feldmäuse machten die Augen zu und spürten die Wärme. Und was ist mit den Farben? Fragten die Feldmäuse. Macht wieder eure Augen zu, sagte Frederik. Und er erzählte von roten und blauen Blumen, vom gelben Stroh. Die Feldmäuse machten die Augen zu und sahen die Farben. Und was ist mit den Wörtern? Fragten die Feldmäuse. Und Frederik holte die Wörter und erzählte eine Mäusegeschichte. Die war sehr schön. Die Feldmäuse waren begeistert und riefen: Frederik, du bist ja ein Dichter. Lektion 15. Unsichtbar und frech. Andreas sitzt traurig zu Hause und denkt an X. Als er, ohne es zu wissen, das Zauberwort sowieso ausspricht, kehrt X zurück. Ach, Ex. Da habe ich nun das Buch von den Heinzelmännchen, aber du, du bist weg. Schade. Das macht mich traurig. Aber vielleicht warst du sowieso nicht glücklich bei mir. Hallo. Hallo. Andreas. Was war das? Da hat mich doch jemand gerufen. Ja, ich. Da bin ich wieder. Ex? Ex? Bist du es? Ja, ich bin's. Kennst du mich nicht mehr? Natürlich kenne ich dich noch. Aber du bist ja immer noch unsichtbar. Sag, geht es dir gut? Oh ja, wunderbar. Sehr gut, fantastisch, super. Schon gut. Schon gut, ich höre. Du bist immer noch die alte Ex. Unsichtbar und... frech. Andreas und Ex reden über die Heinzelmännchen. Ex, wo warst du denn so lange? Ich habe die Heinzelmännchen gesucht. Und? Hast du sie gefunden? Nein, sie waren nicht mehr da. Natürlich nicht, Ex. Die Heinzelmännchen. Das ist doch nur eine Geschichte. Und ich? Bin ich auch nur eine Geschichte? Das weiß ich immer noch nicht. Es gibt dich, aber ich sehe dich nicht. Versuch das bloß nicht. Du weißt ja, die Frau vom Schneider wollte die Heinzelmännchen auch sehen. Ich weiß, sie hat Erbsen gestreut. Und da sind alle Heinzelmännchen verschwunden. Aber Ex, ich streue doch keine Erbsen. Du sollst nie mehr verschwinden. Lektion 16. Aber heute ist das anders. Ex und Andreas fahren mit dem Zug von Köln nach Berlin. Ex, wir haben Glück. Hier, das Abteil ist ganz leer. Ich möchte einen Fensterplatz. Aber natürlich. Toll, wir fahren ja schon. Was ist denn das? Das ist der Dom. Ist der schön. Und er ist sehr alt. Schau mal, wir fahren ja über Wasser. Das ist der Rhein. Den kennst du ja schon. Von Köln aus fahren die beiden durch das dicht besiedelte Ruhrgebiet. Hessen, Hauptbahnhof. Bochum, Hauptbahnhof. Dortmund, Hauptbahnhof. Das sind aber viele Städte. Ja, hier gibt es sehr viel Industrie. Und hier leben sehr viele Menschen. Industrie? Ja, früher gab es hier sehr viel Stahl- und Eisenindustrie. Und vor allem den Bergbau. Aber heute ist das anders. Es gibt immer noch viel Industrie, aber man fördert weniger Kohle. In Bochum baut man Autos. Aber das Bier aus Dortmund gibt es immer noch. Und der Himmel ist nicht mehr grau, sondern wieder blau. Im Münsterland gibt es viel Landwirtschaft. und man züchtet Pferde und Schweine. Schau mal, da sind ja Schweine und Pferde auf der Wiese. Na klar, jetzt sind wir ja schon in Westfalen. Hier gibt's fast kaum noch Industrie, sondern mehr Landwirtschaft. X will wissen, wie lange die Fahrt noch dauert. Bielefeld, Hauptbahnhof. Hannover, Hauptbahnhof. Wie lange dauert das denn noch? Ich weiß, die Fahrt dauert lange, aber jetzt sind wir schon fast die Hälfte gefahren. Wie lange dauert das denn noch? Noch 4 Stunden. Komm, wir gehen mal in den Speisewagen. X langweilt sich. Hier gibt's ja nur Wälder, Blumen und Flüsse. Keine Städte, nur Dörfer. Das ist langweilig. Dann schlaf doch ein wenig. X hat ein wenig geschlafen und wacht kurz vor Berlin auf. Potsdam, hier Potsdam. Sind wir da? Nein, aber die nächste Station ist Berlin. Na, endlich! Lektion 17. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Sie hören eine Collage zu Berlin. Eindrücke und Informationen aus dem Berlin von früher und von heute. Sie hören zuerst ein Musikstück von Peter Igelhoff aus den 30er Jahren, aufgenommen in Berlin, das Spatzenkonzert. Sie hören das berühmte Lied »Das ist die Berliner Luft«, aufgenommen in den 30er Jahren, gesungen von Lizzi Waldmüller. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, das ist die Berliner Luft, Luft, Luft, so mit ihrem vollen Zug, Zug, Zug, wo durch selten Wasser, Puck, Puck, Puck, in den Zug, Zug, Zug, dieser Luft, Luft, Luft, ja, ja, ja, ja. Sie hören ein Lied der Gruppe Comedian Harmonists. Viele ihrer Lieder sind auch heute noch bekannt. So wie das Lied »Mein kleiner grüner Kaktus«. Von Rose, Tulpe, Butter, Wiesen leisten sich heute die kleinsten Leute, das will ich alles gar nicht wissen. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollero. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich roten Mond, hollari, hollari, hollero. Wenn ein Bösewicht was Ungezogenes spricht, dann hol ich meine Kaktus und der sticht, sticht, sticht. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, hollari, hollari, hollari. Sie hören eine Radioansprache des deutschen Schriftstellers Thomas Mann. Die Ansprache wurde am 10. Mai 1945 ausgestrahlt, 2 Tage nach der Kapitulation. Deutsche Hörer, ich sage, es ist trotz allem eine große Stunde, die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit. Sie ist hart und traurig, weil Deutschland sie nicht aus eigener Kraft herbeiführen konnte. Furchtbarer Schmerz. Am 26. März 1963 kam der amerikanische Präsident John F. Kennedy nach Berlin und sprach vom Turm des Rathauses Schöneberg den berühmten Satz: Ich bin ein Berliner. Die Berliner Schnauze ist als witzig und frech bekannt. Hören Sie einen Alltagsdialog im Berliner Dialekt. Kannst du mal einkaufen gehen? Was soll ich? Einkaufen. Icke? Wieso denn das? Wieso nicht? Ich hab keine Lust. Ich auch nicht. Hör auf. Ich glaube, das reicht nur, wa? Berlin war und ist eine multikulturelle Stadt, in der viele Ausländer leben. In der Zeit bis zur Öffnung der Mauer lebten besonders viele Türken in West-Berlin. Hören Sie einen Dialog in türkischer Sprache. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Bir döner verir misiniz? Buyurun. Afiyet olsun. Sağ olun. Hayırlı işler. Marlene Dietrich singt das Lied »Ich hab noch einen Koffer in Berlin« von 1948. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin. Die Seligkeiten vergangener Zeiten sind alle noch in meinem kleinen Koffer drin. Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Lektion 18. Bahnhof Zoo. Andreas und Ex kommen in Berlin auf dem Bahnhof Zoo an. Berlin, Bahnhof Zoo. Komm, Ex, wir müssen aussteigen. Warum? Willst du in den Zoo gehen? Nein, der Bahnhof heißt so. Warum? Weil der Zoo ganz in der Nähe ist. Ein Zoo mitten in der Stadt? Ja, weil der Zoo schon 150 Jahre alt ist. Und damals war Berlin noch nicht so groß. Warum? Warum ist die Banane krumm? Weiß ich nicht. Weil du zu viel fragst. Jetzt komm endlich. Ex entdeckt die Gedächtniskirche. Eine Kirche, die an den Zweiten Weltkrieg erinnern soll. Andreas will schnell zu seinen Freunden. Schau mal, die Kirche ist ja kaputt. Ja, das ist eine Ruine. Warum? Der Krieg hat die Kirche zerstört und als Erinnerung sollte sie so zerstört stehen bleiben. Das wollten die Berliner so. Gehen wir da rein? Nein, Ex, jetzt nicht. Jetzt fahren wir in die Kantstraße. Warum? Weil wir da schlafen. Da wohnen meine Freunde. Und was ist mit Dr. Thürmann? Den rufe ich dann an. Lektion 19. Schön, dass Sie in Berlin sind. Andreas ruft Dr. Thürmann an. Sie verabreden sich. Gemeinsam wollen sie eine Fahrt mit dem 100er-Bus durch Berlin machen. Vom Bahnhof Zoo bis zum Alexanderplatz. Guten Abend, Herr Dr. Thürmann. Hier ist Andreas Schäfer. Ach, guten Abend, Herr Schäfer. Sind Sie schon in Berlin? Ja, wir können eine Woche in Berlin bleiben. Schön, dass Sie in Berlin sind. Wir sind jetzt erst bei Freunden von mir. Sagten Sie wir? Ach so, Sie wissen ja noch nicht, dass Ex wieder da ist. Oh, das freut mich sehr. Was machen Sie denn morgen? Ich denke, dass wir Berlin besichtigen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir können zusammen mit dem 100er-Bus fahren. Der fährt vom Zoo zum Alex. Das ist eine sehr schöne Tour durch Berlin. Alex? Wer ist Alex? Das ist ein Platz, der Alexanderplatz. Entschuldigen Sie, Herr Dr. Thürmann. Ja, schon gut. Sagen wir morgen um 10 Uhr am Bahnhof Zoo? Und wo genau? Na, an der Bushaltestelle. Einverstanden? Also, bis morgen. Ex entdeckt verzückt einen Engel. Es ist die Siegessäule, die 1871 aufgestellt wurde. Ex. Das ist die Siegessäule. Warum heißt die so? Ex, du weißt, dass es Kriege gibt. Leider. Und auch früher gab es Kriege. Und die Siegessäule ist ein Denkmal für einen Sieg. Nach dem Krieg zwischen Deutschland und Frankreich. Das ist sehr lange her. Das war 1871. Und dann? Das war die Geburtsstunde von Deutschland. Wieso? Hat es Deutschland vorher nicht gegeben? Doch, aber anders. Das waren viele kleine Staaten, aber nicht ein Staat. Und Berlin war seit 1871 die Hauptstadt von Deutschland. War oder ist? Beides. Das verstehe ich nicht. Lektion 20. Bevor die Mauer kam. Andreas erklärt Ex, dass es nach dem Zweiten Weltkrieg zwei deutsche Staaten gab. Ist Berlin nun Hauptstadt oder nicht? Also, Berlin war bis 1945 Hauptstadt. Danach gab es ja zwei deutsche Staaten. Die Bundesrepublik Deutschland, die BRD, und die Deutsche Demokratische Republik, die DDR. Als es die beiden Staaten gab, war Bonn die Hauptstadt der Bundesrepublik und Ost-Berlin die Hauptstadt der DDR. Und heute? Seit der Vereinigung von 1990 ist Berlin wieder die Hauptstadt von Deutschland. Entschuldigen Sie, Herr Schäfer, bevor wir weiterfahren, möchte ich Ihnen das Brandenburger Tor zeigen. Kommen Sie, wir steigen aus. Dr. Thürmann erzählt von der Mauer, die von 1961 bis 1989 Berlin teilte. Das ist also das Brandenburger Tor und hier stand die Mauer. Als sie nach Berlin kam, gab es die Mauer noch nicht. Und dann, plötzlich, über Nacht, war sie da. Das war furchtbar. Bevor die Mauer da war, war hier viel los. Man ging durch das Brandenburger Tor von Osten nach Westen, von Westen nach Osten. Aber dann war das plötzlich nicht mehr möglich. Fast 30 Jahre stand hier die Mauer. Man konnte plötzlich nicht mehr weitergehen. Die Straßen waren einfach zu Ende. Ich sehe die Mauer gar nicht. Sie ist unsichtbar, wie du, Ex. Sie ist nur noch ein Souvenir. Ein Stück Mauer. Extra für Sie ein Souvenir, ein Stück Mauer, nur 3 Mark. Kaufen Sie jetzt ein Stück Mauer, bevor es zu spät ist. Ein Stück Mauer, extra. Lektion 21. Alles wird sehr teuer. Andreas hat einige Berliner interviewt und sie gefragt, wie sie es finden, dass Berlin wieder die Hauptstadt von Deutschland wird. Die Berlinerin im ersten Interview ist begeistert. Berlin wird wieder die Hauptstadt von Deutschland. Wie finden Sie das? Wie ich das finde? Na super! Endlich mal wieder eine Metropole. Der Berliner im zweiten Interview sieht eher die Nachteile. Das finde ich gar nicht gut. Die Wohnungen werden teuer. Die Lebensmittel, das Busfahren, alles wird sehr teuer. Ich finde, das hat nur Nachteile. Der Taxifahrer im nächsten Interview sieht mehr die Vorteile. Als Taxifahrer habe ich nichts dagegen, wa? Da werde ich ein bisschen mehr Geld verdienen. Und Berlin wird dann international. Da muss ich wohl Fremdsprachen lernen. Die ältere Dame im nächsten Interview unterstreicht die Bedeutung für Europa. Ich finde die Entscheidung gut. Sehr gut sogar. Und wissen Sie warum? Weil das für Europa gut ist. Berlin liegt in Westeuropa und gleichzeitig sehr östlich. So kann Berlin eine Brücke zum Osten werden. Der Jugendliche im nächsten Interview befürchtet den Verlust einer bestimmten Berliner Szene. Ich finde das überhaupt nicht gut. So eine Szene wie jetzt wird es bald nicht mehr geben. Wir sind doch nach Berlin gekommen, weil es hier so viel Freiheit gab. Das klingt absurd, aber in Berlin gab es wirklich viel Freiheit. Lektion 22. Berlin-Alexanderplatz. Andreas schreibt seinen Eltern einen Brief. Er beschreibt seine Eindrücke vom Alexanderplatz in Ost-Berlin. Liebe Eltern, heute war ich in Ost-Berlin, auf dem berühmten Alex. Schon von Weitem sieht man den hohen Fernsehturm. 365 Meter ist er hoch. Ehrlich gesagt, ich war enttäuscht. Der Alex ist ein großer Platz, groß und kolossal, aber ziemlich leer. Es fahren keine Autos, nur ein paar Fußgänger laufen herum. Natürlich weiß ich, dass der Alex seit 1964 sehr verändert ist. Man hat damals viele Hochhäuser gebaut, zum Beispiel das Hotel Stadt Berlin. Es ist imposant und hässlich. Die anderen Hochhäuser übrigens auch. Direkt am Bahnhof Alexanderplatz ist das ganz anders. Ja, es gibt ihn noch, den alten Bahnhof. Und da ist alles voller Leben. Draußen sind viele Buden, man kann alles Mögliche kaufen, Kleidung, Geschirr, Obst, Gemüse, Essen. Wisst ihr, warum der Platz Alexanderplatz heißt? Nein, aber ich. Als der russische Zar Alexander I. 1805 den König in Berlin besucht hat, hat man dem Platz den Namen Alexanderplatz gegeben. Andreas stellt sich vor, wie früher das Leben auf dem Alexanderplatz war. Früher war der Alex wirklich die Mitte von Berlin. 9 Straßen trafen hier zusammen und überall waren Menschen. Sie waren auf den Straßen und verkauften dort ihre Waren. Zeitungen, Zigaretten, Kleidung, Kohlen, Holz. Sie waren in den Kneipen, tranken Bier und redeten. Sie arbeiteten hart. Woher ich das alles so genau weiß? Ich habe das Buch von Döblin gekauft, Berlin-Alexanderplatz. Da geht es ja um einen einfachen Straßenhändler am Alex. Und der wollte vom Leben mehr haben als ein Butterbrot. Das kann man ja gut verstehen, oder? Heute Abend gehe ich in den Film Berlin-Alexanderplatz von Fassbinder. Ihr seht, es geht mir gut. Alles Liebe, euer Andreas. Lektion 23. Die berühmte Charité. Andreas, Ex und Dr. Thürmann sehen in Ost-Berlin die berühmte Charité, eine Krankenhausstadt. Sie überlegen, woher der Name der Klinik kommt. Schau mal, da oben, die großen Buchstaben. Charité. Charité, Ex. Charité. Ja, das ist die berühmte Charité. Ein weltbekanntes Krankenhaus. Da habe ich auch mal gearbeitet. Mhm. Warum heißt die Charité so? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich kann das nur vermuten. Die Charité ist ja sehr alt. Schon fast 300 Jahre. Und damals, 1710, als man die Charité gründete, waren ja viele Franzosen in Berlin. Charité ist also französisch? Ja. Und was bedeutet das? Barmherzigkeit. Wie bitte? Mitleid haben. Den Kranken helfen. Dr. Thürmann erklärt etwas zur Geschichte der Charité. Und warum ist die Charité so berühmt? Die Charité war ein weltbekanntes Forschungszentrum. Man hat schon sehr früh komplizierte Operationen gemacht. Aber nicht nur das. Es gab eine freie Forschung. Sehr gute Ärzte haben hier gearbeitet und mehrere Nobelpreise erhalten. Mhm. Aber jetzt sieht das alles ziemlich alt aus. Natürlich. In der Nazi-Zeit mussten die jüdischen Ärzte gehen und später sind viele Ärzte in den Westen gegangen. Es gab moderne Geräte, eine gute Medizin, aber man forschte nicht mehr so viel. Und heute? Ich habe gehört, dass es eine Initiative von jungen Ärzten gibt. Sie wollen dieses traditionsreiche alte Haus wieder beleben. Ein neuer Geist in alten Mauern? Tja, so kann man das sagen. Lektion 24. Tote sind nicht immer tot. Andreas möchte sich den berühmten Dorotheenfriedhof in Ost-Berlin ansehen. Ich möchte heute auf den Dorotheenfriedhof gehen. Friedhof? Dort sind die Toten begraben. Weißt du das nicht? Und was willst du bei toten Menschen? Mit Toten kann man doch nicht mehr sprechen. Ach, Ex. Wie soll ich dir das erklären? Tote sind nicht immer tot. Manche leben weiter in meiner Erinnerung, in ihren Liedern, in ihren Texten. Kommst du mit? Ja, das möchte ich mal sehen. Ich war noch nie auf einem Friedhof. X liest die Namen der Toten von den Grabsteinen ab. Johann Gottlieb Fichte, 1762 bis 1814. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770 bis 1831. Bertolt Brecht, 1898 bis 1956. Andreas zitiert den Schluss des Gedichtes »An die Nachgeborenen« von Bertolt Brecht. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer mit Nachsicht. Helene Weigel-Brecht, 1900 bis 1971. Helene Weigel singt das Lied der Mutter Courage aus dem gleichnamigen Stück von Bertolt Brecht. Ihr Hauptleut las die Trommel ruhen und lasst euer Fußvolk halt den an. Mutter Courage, die kommt mit Schuhen, in denen's besser laufen kann. Mit seinen Läusen und Getieren, Bagagekanonen und Gespann, soll es euch in die Schlacht marschieren, so will es gute Schuhe haben. Das Frühjahr kommt, wach auf, du Christ, der Schnee schmützt weg die Toten rund. Und was noch nicht gestorben ist, das macht sich auf die Socken nun. Hans Eisler, 1898 bis 1962. Sie hören einen Ausschnitt aus der Ballade vom Wasserrad von Bertolt Brecht, vertont von Hans Eisler. Wir hatten viele Herren, hatten Tiger und Hyänen, hatten Adler, hatten Schweine, doch wir nährten den und jenen. Ob sie besser waren oder schlimmer, ach, der Stiefel glich dem Stiefel immer, und uns trat er, ihr versteht, ich meine, dass wir keine andern Herren brauchen, sondern keine. Freilich dreht das Rad sich immer weiter. Das, was oben ist, nicht oben bleibt. Aber für das Wasser unten heißt das leider nur, das ist das Rad, halt ewig treibt. Heinrich Mann, 1871 bis 1950. Das Lied »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt« ist aus dem Film »Der blaue Engel«, der nach einem Roman von Heinrich Mann gedreht wurde. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt. Und sonst gar nicht. Da siegt, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht. Und wenn sie verbrennen, ja, dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Lektion 25. Zuerst hoffe ich auf kleine Aufträge. Andreas und Dr. Thürmann sprechen über Zukunftspläne. Also nochmals willkommen in Berlin. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich auch? Ja, du auch, du Unsichtbare. Ja, wir haben viel von Berlin gesehen, aber über uns haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie geht es Ihnen? Was macht Ihr Studium? Danke, mir geht es gut. Und mein Studium werde ich auch bald fertig haben. Und dann? Was machen Sie dann? Ich weiß noch nicht. Ich denke an eine Arbeit bei der Zeitung oder beim Rundfunk. Aber zuerst hoffe ich auf kleine Aufträge. Vielleicht können Sie mir bei meiner Arbeit helfen. Aber gern. Wissen Sie, ich möchte ein Buch schreiben über alternative Medizin. Was bedeutet das? Ich meine Homöopathie. Ich bin von der Heilung durch die Natur überzeugt. Und da brauche ich noch Interviews. Wollen Sie da nicht für mich recherchieren? Ärzte interviewen, Patienten interviewen, Artikel suchen? Das möchte ich gern machen. Aber Sie müssen mir das noch genau erklären. Dr. Thürmann erzählt von seinen Patienten und deutet an, dass er X vielleicht sichtbar machen könnte. Sie haben gesagt, dass Sie auch mal in der Charité gearbeitet haben. Ja, aber das ist lange her. Da war ich noch jung. Mhm. Und was haben Sie dann gemacht? Viel, sehr viel. Ich habe eine eigene Praxis gehabt, die habe ich auch jetzt noch. Ich habe auch noch viele Patienten, junge und alte. Das ist sehr schön. Patienten sind schön? Nein, Ex, so habe ich das nicht gemeint. Die Arbeit ist schön. Ich kann den Menschen helfen. Vielleicht auch dir. Mir? Wieso mir? Vielleicht kann ich dich sichtbar machen. Nein, nein, ich will unsichtbar bleiben. Ich möchte dich aber gern mal sehen. Ich aber nicht.